seid ihr denn ganz narrisch geworden? Euer Gnaden müssen gnädig verzeihen. Der gnädige Herr wollte frisiert werden. Genau, so war's.